Unsere Diskussionen und unsere Vortragsserie fort, nachdem Grenz-Reichsland-Problematik, Grenzland-Schicksal in den bisherigen Vorträgen betrachtet wurde, unter einem strukturgeschichtlichen, sozialgeschichtlichen Zugriff in einer Analyse von Reichstagswahlen als Indikatoren für die Veränderung und Entwicklung des Integrationsprozesses und unter Geschichtspunkten, also der Verwaltungs- und Schulgeschichte, heute nun Mentalitätsgeschichte in der Analyse von Fliegedenkmälern, kommt jetzt ein weiterer Zugriff, nämlich der mit einer biografischen Methode, und zwar in einem Einzelschicksal, das sicherlich nicht verallgemeinerungsfähig ist, aber doch das doch in ganz besonderer Weise ein Schicksal von Menschen, die im Grenzland leben, in ganz besonderer Weise verdeutlicht. Und ich will jetzt mehr gar nicht sagen, alles Weitere sagt Herr Fisch. Ja, danke schön. Ich möchte Ihnen als erstes den Gegenstand meines kleinen Vortrages vorstellen, Jacques Perrot. Er wurde im Jahre 1869, also noch unter dem Second Empire des Kaisers Napoleon, in Straßburg geboren. Er hat dann im deutsch gewordenen Straßburg die deutsche Volksschule besucht und dann in einer Zeitungsdruckerei das Handwerk des Schriftsetzers gelernt. Nach seinen Wanderjahren als Handwerksgeselle in Europa, im katholischen Europa, auf denen er mit den Ideen des Sozialismus vertraut wurde, hat er dann eine journalistische und politische Karriere im elsässischen Landesverband der Deutschen Sozialdemokratie begonnen. Ich möchte in diesem Vortrag jetzt zuerst kurz diese Karriere beschreiben, um die Bedeutung des Politikers Perrot herauszuarbeiten. Und dann anhand seiner memoirenhaften biografischen Quelle den Werdegang des jungen Perrot unter drei Aspekten behandeln, unter dem Aspekt Katholizismus und katholische Kirche als geistige Alternative zum Sozialismus, Arbeiterbewegung und Bildungsstreben und dann zuletzt das Elsass als Land zwischen Deutschland und Frankreich. Ich habe Ihnen hier eine Veröffentlichung mitgebracht aus unserer Institutsbibliothek, die in Frankreich vor acht Jahren erschienen ist. Da sind eine ganze Reihe von Bildern und Dokumenten abgebildet. Insbesondere möchte ich Sie hinweisen hier, wo ich diesen Umschlag eingelegt habe, auf Seite 171. Da ist eine Seite aus den Memoiren abgebildet, also aus der Quelle, auf die ich dann später zurückkommen werde. Ich lasse das einfach mal rumgehen, während ich spreche. Also, erster Teil: Perrot, seine politische, journalistische Karriere. Er wurde 1901 hauptberuflicher Redakteur der Straßburger Sozialdemokratischen Tageszeitung Freie Presse. Er war dann Gemeinderat für die SPD in Straßburg. Er wurde bei der ersten Landtagswahl 1911 Landtagsabgeordneter und er wurde 1912 Reichstagsabgeordneter für die SPD. Beim Umbruch 1918 sollte Perrot in der ersten parlamentarischen Regierung des Landes Elsass-Lothringen für Handel und öffentliche Arbeiten als Minister zuständig werden, aber seine Partei, die SPD, hat die Regierungsbeteiligung damals abgelehnt. Im Oktober 1918 hat man natürlich schon gesehen, wie der Krieg ausgehen würde. Dann kommt in der politischen Geschichte des Elsass eine ganz merkwürdige Periode. Man kann sagen, Straßburg war die einzige französische Stadt, die eine Rätedemokratie, eine Räterevolution nach deutschem Muster miterlebt hat. 11 Tage lang herrschte in Straßburg die deutsche Novemberrevolution von elsässischen Matrosen und elsässischen Soldaten ausgehend und dann von der Arbeiterbewegung mitgetragen. Am zweiten Tag der Am zweiten Tag der Novemberrevolution wurde Per Rott in Straßburg vom restlichen Gemeinderat zum neuen Bürgermeister gewählt. Und einen Tag später übernahm er in einer Art souveränen Parlament des Elsass die Position des de facto Ministerpräsidenten des Elsass. Die elsässischen Abgeordneten, also nicht die Altdeutschen, sondern die aus dem Lande stammenden Abgeordneten zu Landtag und Reichstag haben sich in einem Nationalrat vereinigt, sich für souverän erklärt und eine Art Übergangsregierung gebildet, in der eben Per Rott der Führer war. Die Zielsetzung derjenigen, die diesen Nationalrat gefördert haben, waren sehr ungleich. Da gab es einen großen neutralistischen Strom, der also eine Neutralisierung des Elsass als Pufferstaat wollte. Und es gab auf der anderen Seite diejenigen, die sich auf die Rückkehr zu Frankreich einrichteten, und zu diesen Leuten gehörte Per Rott. Per Rott war also als Bürger, als Übergangsbürgermeister und als Übergangsregierungschef des Elsass einer der wichtigsten Männer im Elsass, die den Anschluss an Frankreich vorbereitet haben. Dieser Anschluss an Frankreich geschah dann in Straßburg erst am 22. November, also am 11. November war Waffenstillstand, aber erst am 22. November marschierte die französische Armee in die Stadt ein, und in dieser Zwischenzeit hat Per Rott da einige Weichen gestellt für den Anschluss an Frankreich und für die Einpassung in die französischen Verhältnisse. Das war für von seinem Parteistandpunkt aus relativ einfach, weil auch die deutsche Sozialdemokratie immer schon sehr kirchenfern war. Und mit dem Anschluss an Frankreich kam das Elsass ja dann von Verhältnisstaat Kirche aus gesehen unter völlig andere Verhältnisse, unter das Regime der Separation, der völligen strikten Trennung von Kirche und Staat. Während die deutsche Verwaltung das napoleonische Konkordat von 1801 beibehalten hatte. Also dieser antiklerikale Unterstrom in der Arbeiterbewegung war sicherlich eines der starken Motive, die dazu geführt haben, dass die Arbeiterbewegung unter Führung von Per Rott relativ einfach sich in Frankreich integrieren konnte. Die ersten Gemeindewahlen fanden dann, und auch die ersten Parlamentswahlen fanden dann in Straßburg sehr spät statt, erst ein Jahr nach dem Einmarsch der französischen Truppen, die Parlamentswahlen im November 1919, die Gemeindewahlen im Dezember. Und bei diesen Gemeindewahlen wurde Jacques Per Rott für die französischen Sozialisten in den Gemeinderat gewählt und wurde dann erster französischer Bürgermeister der Stadt Straßburg. Und dieses Amt hat er bis 1929 behalten, und ab der zweiten Wahl zur Abgeordnetenkammer war 1924 war er dann zugleich Deputé in der Pariser Abgeordnetenkammer. Das heißt, Per Rott ist dann ein Beispiel für die in der französischen Politik sehr starke oder sehr häufige Erscheinung des Maire Deputé. Das klassische Beispiel dafür ist Édouard Herriot, der 50 Jahre Bürgermeister von Lyon war und etliche Male Ministerpräsident und Minister in den Regierungen in Paris. Und das im Kleinen auf Elsässisch war also 5 Jahre lang der Maire Deputé von Strasbourg, nämlich Jacques Per Rott. Als Bürgermeister und als Abgeordneter hat er also einerseits dieses Programm gehabt, die Eingliederung in Frankreich voranzutreiben. Andererseits hat er in einigen Bereichen dafür gekämpft, dass Elemente aus der deutschen Verfassung des Landes weiter bestehen bleiben, insbesondere im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung, die 1895 durch ein elsässisches Gesetz über die Gemeindeordnung geschaffen worden war. Seit 1895 hatten die Städte im Elsass gerade im sozialen Bereich viel mehr Befugnisse und viel mehr Geldmittel als innerfranzösische Städte, die unter einer ziemlich restriktiven Gemeindeordnung unter der Loire Municipale von 1884 standen. Das hatte ganz eminente Auswirkungen auf die Praxis. Die elsässischen Städte hatten Geldmittel und den bürokratischen Apparat, um zum Beispiel ein riesiges Wohnungsbauprogramm im sozialen Wohnungsbau voranzutreiben. Und wenn man in diesem Buch blättert, in der zweiten Hälfte ist einiges zu sehen an Sozialwohnungen, die nach 1919 gebaut worden sind, aus den Mitteln und mit der Hilfe der Stadt Straßburg. Also die kommunale Selbstverwaltung war eines der Gebiete, in denen Perrot für das Weiterbestehen elsässischer und damit letzten Endes deutscher Verwaltungs- und Verfassungsprinzipien sich einsetzte. Ein weiteres Gebiet war die Bismarckische Sozialversicherung. Im Elsass waren seit der Sozialversicherung von Bismarck die meisten Arbeiter obligatorisch gegen die Risiken von Krankheit, Unfall, Invalidität und Alter abgesichert. Und das war ganz anders als bei ihren Kollegen in Frankreich. In Frankreich herrschte auch nach 1918 noch immer das Prinzip der Freiwilligkeit und nur eine Art Arbeiteraristokratie der Gutverdienenden haben sich in Frankreich freiwillig versichert. In Frankreich ist die Sozialversicherung erst 1930 eingeführt worden und diese Einführung der Sozialversicherung in Frankreich geschah sehr stark nach dem Modell der Bismarckschen Sozialversicherung im Elsass. Das heißt, hier hat man so einen Punkt, wo, das war deine Frage ja vorhin, wo etwas von dem deutschen System nicht bloß im Elsass erhalten geblieben ist, sondern dann sogar eine Art Reformwirkung auf ganz Frankreich entfaltet hat. Das ist auch das einzige Bedeutende. Also kommunale Selbstverwaltung und Sozialversicherung. Und dann vielleicht noch als dritter Punkt eine Art gemäßigte Zweisprachigkeit des Landes Elsass-Lothringen in der Schule und in der Justiz, also vor Gericht. Das waren die Dinge, die Perrot im französischen Staat für das Elsass erhalten wollte. Das heißt jetzt, wenn man das Ganze mal aus der Pariser Perspektive betrachtet, neben dem allgemeinen und einheitlichen Recht des französischen Zentralstaates sollte also so etwas wie ein regionales Sonderrecht bestehen bleiben, was auch tatsächlich weiter besteht und was heute als sogenanntes droit local, als lokales Recht des Elsass und der Moselle weiterhin für die drei Departements Oran, Bara und Moselle gilt und in dem eben zum Beispiel die Sozialversicherung noch etwas anders geregelt ist als im übrigen Frankreich. Auf der anderen Seite war Perrot aber nicht prinzipiell für ein elsässisches Sonderrecht. Er wollte nicht alles, was aus deutscher Zeit da übrig war, beibehalten und als Antiklerikaler wollte er vor allem auf keinen Fall, dass das napoleonische Konkordat von 1801, das in Frankreich 1905 abgeschafft worden war, im Elsass weiter bestehen soll. Aber auch das Konkordat von 1801 besteht im Elsass bis heute weiter. Ganz anders als in den französischen Schulen gibt es in den elsässischen Schulen bis heute Religionsunterricht. An der Universität in Straßburg gibt es vom Staat finanziert zwei theologische Fakultäten, eine katholische und eine protestantische. Also in diesem Bereich ist das alles ebenfalls erhalten geblieben, aber gegen den Willen der Sozialisten, gegen den Willen von Perrot. Das war also so das politische Programm, mit dem Perrot nationale Politik als Deputé getrieben hat. Er wurde dann in seiner Karriere gebremst durch die elsässische Autonomiebewegung, die viel stärker als er selber die Zweisprachigkeit und sogar die Einsprachigkeit des Elsass sich als politisches Programm gesetzt hat und die den Erhalt vor allem auch der kirchlichen Institutionen wollte. In einem ganz merkwürdigen Bündnis von deutschsprachigen Katholiken und deutschsprachigen Kommunisten wurde dann Perrot als halbfranzösischer Sozialist gestürzt. Und er verlor 1929 sein Bürgermeisteramt und er stellte sich 1932 nicht mehr zur Wiederwahl als Deputé, weil er da schon krank war. Und dann ein Jahr später wurde er von verschiedenen Parteifreunden und politischen Gegnern aufgefordert, doch seine Memoiren zu schreiben. Und Anfang 1934 hat er angefangen, seine Memoiren zu schreiben, seine Jugenderinnerungen, und ist dann während des Verfassens dieses Textes gestorben. Er ist im Ende 1935 gestorben und dadurch sind die Memoiren unvollständig. Das, was ich bis jetzt geschildert habe, also dieser politische Aspekt des deutschen Sozialdemokraten und des französischen Sozialisten Perrot, das ist in diesen Memoiren nicht enthalten. Die Memoiren hören auf, etwa im Jahr 1895 von einem einzelnen Kapitel abgesehen. Die Memoiren hören in dem Moment auf, in dem Perrot zum Sozialismus gefunden hat. Aber sie zeigen einige sehr interessante Aspekte aus der Jugend eines Elsässers unter dem deutschen System, unter der deutschen Schule, unter der deutschen Verwaltung. Und sie zeigen so die Möglichkeiten, die Alternativen und die wichtigste Alternative, die für Perrot bestand, war die Alternative des Katholizismus, des politischen Katholizismus dann auch. Ich übergehe jetzt vielleicht mal kurz die Beschreibung dieser Quelle, wie das aussieht. Das ist also alles handgeschrieben und nicht ganz einfach zu entziffern. Ein Wort vielleicht noch dazu zur Handwerkstradition. Perrot hat in einer Druckerei das Handwerk des Schriftsetzers gelernt und in der deutschen, ich weiß nicht, wie sehr das in Italien der Fall ist, in der deutschen Tradition gehörte zum Handwerk die Wanderschaft. Nachdem man seine Ausbildung als Lehrling beendet hatte und Geselle geworden ist, ging man früher, also im 18. und im frühen 19. Jahrhundert, relativ regelmäßig auf Wanderschaft, um in anderen Städten andere Handwerkstechniken zu lernen, sich zu vervollkommnen und sich auf die Meisterprüfung vorzubereiten. Diese handwerkliche Tradition war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Aussterben. Und Perrot hatte das Bewusstsein, dass er einer der letzten deutschen Handwerker war, die auf Wanderschaft gegangen sind und die zu Fuß durch große Teile Europas gewandert sind. Und er hatte von Anfang an, darauf werde ich dann ja später noch kommen, wenn ich über das Bildungsbestreben spreche, hatte von Anfang an ein starkes historisches Interesse. Er wollte ursprünglich, wenn er nicht krank geworden wäre, eine Geschichte des Elsass und der elsässischen Arbeiterbewegung seit 1870 schreiben. Und er hat dieses Programm dann reduziert auf seine eigenen Memoiren. Er hat an der Universität Straßburg Vorlesungen gehört. Als 40-jähriger Parteijournalist ist er dann in die Universität gegangen und hat historische Vorlesungen sich angehört und zur Landesgeschichte des Elsass. Also wir sehen hier so diesen Kern des Regionalbewusstseins in all seiner Vielfältigkeit zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen den beiden Sprachen, zwischen katholisch und sozialistisch aufscheinen. Und das ist das, was gerade diese Jugenderinnerungen so als Quelle so interessant macht, weil da die Spannung noch da ist. Da sind die Dinge noch nicht entschieden und man kann etwas verfolgen, wie sich dieser Mensch entwickelt hat und vor welchen Alternativen er stand. Also jetzt die Beschreibung der wesentlichen Punkte aus diesem Memoiren. Die erste große Alternative war die Möglichkeit, die lange Jahre in seinem Leben bestand, sich auf die katholische Kirche und auf den Katholizismus zu orientieren. Im Elsass gibt es als einziger großen Region von Frankreich ja das Nebeneinander von zwei Konfessionen. Das übrige Frankreich ist katholisch oder areligiös. Das Elsass ist lutherisch, im Süden calvinistisch und parallel dazu katholisch. Für Perrot war es ganz klar, dass er katholisch geprägt wurde, weil seine väterliche Familie aus Südfrankreich stammte, aus Carcassonne im Languedoc. Und er hatte einen Cousin, Joseph, der in Saint-Dié auf der anderen Seite der Vogesen, auf der anderen Seite der Grenze, im Priesterseminar studiert hat. Die katholische Prägung war also klar. Der katholische Einfluss hat dann konkret auf ihn gar nicht so sehr durch die katholische Volksschule gewirkt. Die katholische Volksschule war in Straßburg immer eine katholische Bekenntnisschule, also keine Simultanschule, sondern der katholische Einfluss kam dann durch den besonderen Unterricht zur Vorbereitung auf die erste Kommunion. Und dort wurde er sozusagen von einem elsässischen Abbé entdeckt, von dem Dr. Fritsch, der die Begabung von Perrot erkannte, das war sein bester Schüler, und er hat erkannt, dass das ein irgendwie lebendiger, ein kampfesfreudiger Junge von 9 oder 10 Jahren ist. Und er hat ihm vorgeschlagen, ihm ein Stipendium für ein Studium bis zur Priesterweihe in Rom zu besorgen. Das war also dieser Weg an den Altar wäre also der klassische Weg der katholischen Begabtenförderung vor dem Aufkommen des Sozialkatholizismus gewesen. Der junge Perrot hat die Sache dann mit seinem Vater diskutiert. Der Vater war Handwerker, er war Schreiner und später dann Bühnenmeister am Straßburger Stadttheater. Das wird noch eine ganz große Rolle spielen für den jungen Perrot. Und der Vater erklärte ihm dann, dass er das Studium nicht bezahlen kann. Dafür reicht das Geld nicht. Der Vater sagte, ich kann dich nur ein Handwerk lernen lassen. Und er hat dann gesagt, so lebenspraktisch und kirchenfern, du kannst doch erstmal dieses Angebot annehmen und bevor dann die Priesterweihe kommt, kannst du es dir ja nochmal überlegen. Und diese Heuchelei, die wollte der junge Perrot nicht. Er war damals sehr stark an die Kirche gebunden und er hat sehr darunter gelitten, dass der Vater der Kirche fernstand, dass er nicht mit zur Kommunion gegangen ist und diese Heuchelei war ihm also zuwider. Er hatte aber innere Zweifel, ob das Angebot da zu studieren und Priester zu werden, so das Richtige für ihn selber ist. Und dazu hat beigetragen, dass dieser Abbé, der Dr. Fritsch, ihn einmal während dieses Kommunionunterrichts geschlagen hatte. Das war die innere Hürde, die ihn damals abgehalten hat, auf dieses Angebot einzugehen. Die eigentliche Entfremdung von der Kirche kam für den jungen Perrot dann mit der Handwerkslehre. Also nach dem Abschluss der Volksschule als 14-Jähriger ging er in eine Druckerei und dort wurde sehr viel diskutiert. Die Widersprüche der Bibel, vor allem die Widersprüche der Schöpfungsgeschichte, waren tägliches Diskussionsthema und Perrot beschreibt in seinen Memoiren, dass er dem nichts entgegenzusetzen hatte. Obwohl er ein Jahr zuvor in der deutschen Volksschule noch der Klassenbeste war. Und dann geht er zur Beichte und in der Beichte wurde er dann abgespeist. Das sei ein Irrlehren des Teufels und da solle er sich nicht drum kümmern und so weiter. Und das war ihm aber zu wenig. Er hat dann den Beichtvater gewechselt, ist ins Straßburger Münster, also in die Dompfarrei gegangen und hat auch dort nur läppische Antworten bekommen. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass das gerade mit der Schöpfungsgeschichte zusammenhängt. Damals ist also der große Ansturm des Rationalismus und der Popularisierung von Darwins Evolutionstheorie gerade auch über die Sozialisten gekommen und der elsässische Katholizismus war damals nicht darauf eingestellt, da in offener Diskussion darauf einzugehen. Und deshalb war Perrot damals Ostern 1885 mit 15,5 Jahren, wie er selber schreibt, für die Kirche verloren. Und man sieht daran, wenn man das jetzt aufs Allgemeinere hebt, wie veraltet damals die Ausbildung des katholischen Klerus im Elsass war. Die Ausbildung geschah nach dem französischen Muster im Grand Seminaire, im Priesterseminar. Zum Teil mussten die künftigen Priester gar kein Abitur haben, sondern sind gleich durch diese Petit-Seminaire, durch diese bischöflichen Schulen auf den Weg des Grand Seminaire geführt worden. Und erst die Generation, zu der Perrot selber gehört, von elsässischen Priesterkandidaten, hat dann in Deutschland die Möglichkeit gefunden, an der Universität zu studieren. Und die Leute, die dann später seine politischen Gegner in Elsass waren, der Abbé Helgi zum Beispiel, die sind ein, zwei Jahre älter oder jünger als er, die haben in Deutschland auf der Universität studiert und dann eine Generation später haben dann die elsässischen Priester nicht im Priesterseminar, sondern an der Straßburger Universität studieren können, als 1903 von der deutschen Regierung die Fakultät für katholische Theologie gegründet war. Die deutsche Regierung dachte damals an Germanisierung, aber der Effekt war eigentlich, dass da also elsässische Priester ausgebildet worden sind, die dann in der Zwischenkriegszeit im Elsass die Tradition des Sozialkatholizismus hochgehalten haben und dazu beigetragen haben, dass dieses deutsche Parteiensystem mit einem starken katholischen Parteien der Zwischenkriegszeit im Elsass bestehen blieb. Das unterschied damals das Elsass von Frankreich. In Frankreich war die Priesterausbildung nach wie vor auf die Priesterseminare konzentriert. Jetzt aber wieder zurück zu Perrot. Perrot hat also seine aktive Gläubigkeit verloren, er hat seine Bindung an die katholische Kirche verloren, aber er hat nicht unbedingt mit der Religion überhaupt gebrochen. Er schreibt, in irgendeiner Weise hat jeder denkende Mensch schließlich doch Religion. Und er zog dann sein Lieblingsbuch, Goethes Faust, und ein anderes Lieblingsbuch, Rousseaus Vicaire Savoyard, heran. Da sieht man, welche Rolle für ihn dann seine Bildung hat, auf die ich im zweiten Punkt komme. Und Perrot hatte dann also weiterhin noch so relativ stark religiöse Ideen. Zum Beispiel hat er sich, als er auf die Wanderschaft ging, das erste Mal, als Ziel gesetzt, nach Jerusalem zu wandern. Also durch Österreich, durch die österreichische Monarchie, über den Waldrand nach Jerusalem und über das Marokko, über Marokko zurück durch Frankreich ins Elsass. Also diese katholische Orientierung der Wanderschaft, Jerusalem, war klar. Und als er dann real auf Wanderschaft war, als 21-Jähriger in der Schweiz, da beklagt er sich in seinen Memoiren, dass er den magersten Namenstag seines Lebens verbracht habe am 25. Juli. Am 25. Juli ist der Jakobstag und in alter katholischer Tradition ist nicht der Geburtstag, sondern der Namenstag, das höchste Fest, der höchste Feiertag im Jahre. Und das fehlte ihm an diesem 25. Juli 1890. Also das religiöse Element spielt auch nach dem Bruch mit der Kirche, nach dem Bruch mit der Zwang zur Osterkommunion und so, immer noch eine Rolle. Und einige Wochen später ist er dann im Oberammergau bei den Passionsspielen. Schaut sich das vom Stehplatz aus an und er hatte einen außerordentlich gemischten Eindruck. Er sah in den Passionsspielen eher eine Profanierung als eine Glorifizierung und es störte ihn sehr, dass da gelacht wurde wie in einem Kasperletheater. Und dann hat er auf der Wanderschaft, er ist zu Fuß gewandert, einige Tage später über dieses Passionsspielerfahrung nochmal nachgedacht und hat dann in sein Reisetagebuch geschrieben, wenn man religiös ist, dann sollte man die Leiden Christi nicht auf die Bühne bringen. Wäre ich der Papst, ich duldete nicht, dass man Golgatha den Gespött preisgibt. Das zeigt also, dass das religiöse Element in seinem inneren Leben also doch viel länger noch eine Rolle gespielt hat. Es zeigt zum anderen, dass er sich dieses Beispiel mit dem Faust, dass er sich sehr stark intellektuell auseinandergesetzt hat mit der Religion und mit dem Leben überhaupt. Und damit komme ich zu dem zweiten wichtigen Punkt, der aus den Memoiren deutlich wird. Wie bildet sich ein bildungswilliger junger Mann aus den Unterschichten im elsässischen Straßburg? Da taucht als erstes natürlich die Sprachenfrage auf. Der junge Perrot war Sohn eines Handwerkers und bevor die Familie aus Frankreich zugewandert war, war seine Muttersprache der elsässische Dialekt. Die deutsche Volksschule in Straßburg war einsprachig deutsch, weil Straßburg ja keine zweisprachige Gemeinde war. Und es kam ja auf die Gemeinde an und nicht auf die persönliche Entscheidung der Eltern. Und deshalb hat Perrot nicht Französisch lernen können. Anders als die Kinder der elsässischen Bourgeoisie, in deren Familien man in der Familie Französisch gesprochen hat und die dann vielleicht aufs Internat nach Nancy geschickt worden sind. Perrot hat dann, als er in die Lehre kam und in der Druckerei dann ältere Arbeitskollegen gesehen hat, die französische Volksschule miterlebt hatten, gemerkt, was ihm da fehlt. Die älteren Kollegen, die hatten in der französischen Volksschule in Straßburg noch beide Sprachen gelernt. Und er zieht dann da die Folgerung raus, dass die viel gerühmte deutsche Konfessionsschule ihm zu wenig mitgegeben hat. Ich zitiere jetzt aus den Memoiren: Ich hätte spielend, trotz aller Widrigkeiten im Elternhause, das doppelte Pensum bewältigt, auch die Zweisprachigkeit, natürlich nicht bis zur Vollendung. Und schon während der Volksschulzeit hat er den Vater angebettelt, bis der ihm 1 Mark im Monat für einen privaten Französischunterricht zusammen mit anderen Schülern bei einem Versicherungsangestellten gegeben hat. Und er schreibt dazu: Ich beneidete die Kinder der besseren Leute, nicht ihrer schönen Kleider wegen, sondern weil sie lernen durften. Während ich mich mit der dürftigen einen französischen Stunde mit dem Übersetzen aus dem Plötz begnügen musste. Der Plötz war ein populäres Handbuch der Weltgeschichte und er hat also offenbar in diesen Privatstunden dann den Plötz ins Französische übersetzt. Während der Druckerlehrer hat er dann etwas mehr Geld gehabt, kauft sich mit einem Freund zusammen die Lehrhefte von Toussaint Langenscheid für den Selbstunterricht, fängt dann an, den ersten französischen Roman zu lesen und das ist natürlich Solas Streik, Epos, Bergarbeitergeschichte, Germinal. Das ist seine erste Begegnung mit der französischen Sprache, mit der französischen Literatur und ein kleines bisschen später hat er dann genug Geld, um sich den sehnlichst gewünschten sachs-wiejackischen Diktionär zu kaufen, also das Wörterbuch für 13,50 Mark. Das hat er sich kaufen können aus den Tagegeldern, die er als Hilfsarbeiter seines Vaters beim Bühnenumbau im Straßburger Stadttheater verdient hat. Und jetzt kommt eine ganz andere Bildungsquelle für ihn. Später sagt er dann, diese Tage da im Straßburger Stadttheater, Helfer des Vaters abends, das waren goldene Tage für ihn. Und er lernte da hinter der Bühne, nicht im Zuschauerraum, die ganze deutsche dramatische Literatur kennen, insbesondere Schiller. Schiller, der mein Denken und meine geistige Entwicklung am meisten beeinflusste. Er hat dann einen Sinn für das Theater bekommen, da waren die Gastspiele der berühmten Meininger Truppe, die ihn mit Leib und Seele gefangen nahmen. Er hat dann zur Lektüre gefunden, ist durch die Straßburger Buchhandlung und Antiquariate, hat sich sein Lieblingsbuch, den Faust, als Reklambändchen gekauft und vieles andere in diesem billigen Reklambändchen für 10 oder 20 Pfennige und hat dann Dinge gelernt aus der Lektüre, von denen er vorher so gut wie nichts gehört hatte. Also dieser in ihm angelegte Selbstbildungsimpuls kommt zum Tragen eigentlich erst während dieser Handwerkerzeit durch die Erfahrungen am Stadttheater und die Anstöße, die er dort hatte. Er hat dann auf der Wanderschaft als einziges Buch den Faust mitgenommen Und er hat dann später auf der Wanderschaft immer wieder in seine Reisetagebücher, aus denen er dann die Memoiren zusammengestellt hat, Bemerkungen über Goethe eingeflochten. Also er fand, als er in Mittenwald war, die Erinnerung an Goethes italienische Reise. Und er schreibt dann in den Memoiren: Noch als alter Mann habe ich mich beim Wiederlesen gefreut, dass ich damals mit 20 Jahren meinen Goethe doch nicht umsonst gelesen habe. Und dann hat er später als Sozialist 1905 in der Festungshaft, wegen Majestätsbeleidigung, ein ganz entscheidendes Erlebnis gehabt mit dem deutschen Bildungsbürgertum. Er begegnete dort einem deutschen Arzt, einem Doktor, dem klassischen Bildungsbürger, aber eben einem Bildungsbürger der normaleren Art, und er war tief enttäuscht, dass dieser Arzt sich für Literatur überhaupt nicht interessierte und von Faust keine Ahnung hatte, die Zueignung nicht kannte, und dass er, also der Autodidakt, da also ihm ein ganzes Stück voraus war. Und Goethes italienische Reise klingt auch an, als Perrot dann auf seiner Wanderschaft später nach Brixen gekommen ist, also nach Bressanone. Er sagt über Brixen: Das ist schon ganz Südland. Also wenn man diesen Topos der Deutsch-Italien-Begeisterung hat, dann ist das für Perrot die Erfahrung Brixen. Brixen ist Südland für ihn, und er hat in Brixen ein Jahr lang gelebt, Juli 1890 bis Juli 1891, und er schreibt dazu: Ja, ich war glücklich in diesem kleinen, gottgesegneten Neste voller Kirchen, Klöster und Geistlicher, nebst solchen, die es werden wollten, glücklicher als in jeder anderen fremden Stadt. Wenn man das jetzt interpretiert, muss man hinzufügen: Glücklicher also auch zum Beispiel als später in Paris auf seiner Wanderschaft als deutscher Sozialist, oder glücklicher auch als noch später in Paris als französischer Deputé. Also Brixen. Ausgerechnet in Brixen, also im deutschen Rom. Das Kapitel über Brixen heißt im deutschen Rom. In Brixen trat Perrot bei der Arbeit für die Druckerei des katholischen Pressvereins und dann in der fürstbischöflichen Hofbuchdruckerei den entscheidenden Schritt zum Sozialismus und zum Parteijournalisten. Also im katholischen Brixen wird er zum Sozialisten. Er hatte schon ein allgemeines politisches Interesse durch den Vater in Straßburg. Der Vater war einerseits ein Napoleon-Fan und andererseits republikanisch eingestellt. Die Ikone, das Symbol für diese Einstellung des Vaters war der Marschall Kleber, dessen Denkmal in Straßburg auf dem Hauptplatz steht. Das ist so lokalpatriotisch, republikanisch das Symbol, das Denkmal, an dem sich an dessen Gegenstand sich die politische Einstellung des Vaters manifestierte und deutlich machte. Perrot war auf seiner Wanderschaft ein einziges Mal in Preußen, in Frankfurt am Main, das also 1866 erst preußisch geworden war. Was schaut er sich dort an? Das Goethehaus, 3 Stunden lang, und die Paulskirche, den Ort des ersten revolutionären deutschen Parlaments. Da ist also diese republikanische Prägung deutlich, und sie wird dann auch deutlich, als er 1889 einen Auslandspass bekommt. Da ist er glücklicherweise also gerade über 19 Jahre alt und bekommt einen Pass und kann nach Nancy und kann die Feier der 100-Jahr-Feier der Französischen Revolution in Frankreich erleben, in Nancy. Und dort führt er sein Reisetagebuch auf Französisch. Also was er da in Straßburg so im Privatunterricht gelernt hat, das wendet er dann an und führt das Tagebuch auf Französisch, während alle anderen Reisetagebücher auf Deutsch geführt sind. Und auch die Memoiren, die er 1930 als französischer Staatsbürger schreibt, in deutscher Sprache wiedergeschrieben sind. Mit dem Sozialismus, also mit der sozialistischen Variante des Republikanischen, wird Perrot im Grunde das erste Mal in einem Land bekannt, das man heute auch nicht unbedingt für den Sozialismus heranziehen würde, nämlich in der Schweiz. In Langnau hat er die ersten Streikposten gesehen und hat Anschauungsunterricht in der sozialen und nationalen Frage bekommen, weil nämlich die Unternehmer dort dann italienische Arbeiter als Streikbrecher kommen ließen. Und dann hat er sich überlegt, welches Interesse hat da der Arbeiter noch an der Nation, wenn die Unternehmer also Ausländer als Streikbrecher holen. Und in Brixen kam er dann durch Kollegen wieder in der Druckerei mit der sozialistischen Bewegung in Verbindung. Er war dann bei der Gründung der örtlichen Sektion der Buchdruckergewerkschaft Schriftführer und er hat darüber einen kleinen Aufsatz verfasst und den an den Vorwärts in Wien geschickt und der wurde dann dort gedruckt. Dazu schreibt er dann selber, da fühlte man sich als kräftiger Betreiber der öffentlichen Meinung, wenn nicht gar als König des Zeitungswesens. Und dadurch wurde Perrott dann auch Leser des Wiener Vorwärts. Und diese Lektüre führte ihn dazu, dass er dann sagt, so lernte ich die Terminologie der modernen Arbeiterbewegung nach und nach kennen. Der Gegensatz zwischen Proletariat und Bourgeoisie, zwischen Kapitalismus und Sozialismus war mir bald kein Geheimnis mehr. Disraelis Wort von den zwei Nationen und Heines, es gibt zwei Sorten Ratten, die Hungrigen und die Satten, gehörte bald zu meinem eisernen Bestand an Schlagworten, obwohl in Brixen selbst alle Leute satt zu essen hatten. Also diese Selbstironie ist da an diesen Memoiren auch hin und wieder ganz deutlich zu spüren. Er hat dann seine ersten Gewerkschaftserfahrungen, der Buchdruckerverband beschließt, dass gestreikt werden soll, der 9-Stunden-Tag muss durchgesetzt werden und als die dann alle streiken dann, und kündigen, ihre Arbeitsstelle kündigen, sagt der Verband in Innsbruck, nehmt die Kündigung wieder zurück das lässt ihn also eine Zeit lang an der Arbeiterbewegung irre werden. Und deshalb geht er dann nach enttäuschenden Erfahrungen am 1. Mai 1891, als der 1. Mai von der Gewerkschaft aus nur ganz niedrig gefeiert wird, aus Brixen weg und geht nach Graz. Dort hat die Druckerei Leikam für den Druck des Wiener Adressbuches immer im August für einige Monate dann 30 Sätze zusätzlich eingestellt. Und in Graz gelang Perrott dann der innere Schritt von einer gefühlsmäßigen Bindung an die Arbeiterbewegung, die er in Brixen entwickelt hatte, zur verstandesgemäßen Durchdringung. Er ging in Graz also ziemlich viel ins Theater, er hatte einen Studentenausweis von einem Rumänen bekommen und hat damit dann also billigen Eintritt ins Grazer Theater, er hat dort viel gelesen und er ist dann mit der Arbeiterzeitung aus Wien und mit dem Grazer Blatt Arbeiterwille bekannt geworden. Er hat dadurch dann die Anregung bekommen, La Salle zu lesen, er hat dann später aus der Gewerkschaftsbibliothek sich Bebel ausgeliehen und in diese Bebel-Lektüre, Bebels Buch Die Frau und der Sozialismus, das so die eine Art rundum alle Fragen erläuternde Einführung in den Sozialismus darstellte, dieses Buch war für ihn der Schlüssel zum Verständnis alles modernen Sozialismus. Und so wie früher die Protestanten 20 Mal die Bibel gelesen haben, so hat Perrott dreimal Bebels Die Frau und der Sozialismus gelesen, bis er das alles verstanden hatte und dann war er bewusster und überzeugter Sozialist. Dann ist er von Graz nach Wien gegangen und in Wien war er dann Vertrauensmann der Arbeiterbewegung, aber nicht Parteimitglied, weil er ja Ausländer war. Und er begeisterte sich also an dem Gedanken, dass die Wiener Spießbürger am 1. Mai zum Morgencafé keine Zeitung haben würden, weil da gestreikt wird. Und wurde deshalb dann aus seiner Druckerei entlassen, hat sich eine andere Druckerei suchen müssen und hat in Wien dann auch seine ersten großen sozialistischen Versammlungen erlebt und dort Bebel und Engels gehört. Engels hat ihn ziemlich enttäuscht. Engels hat damals gleich gesagt, ich bin nur stark am Schreibpult, aber nicht am Rednerpult. Und Bebel enttäuschte ihn wegen seiner norddeutschen Aussprache. Also, da haben wir den süddeutsch-katholischen Elsässer und seine Probleme mit der Realität des Sozialismus. Es war Bene, das war ja der ewige sozialdemokratische Reichstagskandidat von Straßburg. Und es war kein Zufall, dass Perrot diesen Straßburger Reichstagskandidaten in Wien gehört hat. Die deutsche Verwaltung hat nämlich im Elsass bis 1907 verhindert, dass der Reichstagskandidat Bebel dort reden konnte. Mit allen möglichen Tricks, gestützt auf französische merkwürdige Pressegesetze aus der Diktatur Napoleons und Vereinsgesetze, wurde das verhindert und Bebel hat das erste Mal im Jahr 1907 in Straßburg eine Rede halten können. Und nach dieser Wanderschaft, also nach Wien, in der er also jetzt rot geschmiedet war, kommt Perrot nach Straßburg zurück, in diese Stadt, in der Bebel nicht reden darf. Und er trifft dort eine sozialdemokratische Partei, die ebenfalls fast nicht existiert. Die aus einigen durchweg aus Deutschland gekommenen Schustern und Schneidern bestand. Straßburg war ja keine Industriestadt, anders als Mühlhausen. Also diese Schuster und Schneider und die sich in einem Fraktionskampf zwischen dem Polen Schostewitsch und dem Badener Böhle aufregen. Und er war jetzt aufgrund seiner Wanderschaftserfahrungen in Brixen, Graz, Wien so der erste richtig elsässische Sozialist in dieser Stadt Straßburg. Aber bevor er das wurde, ist er erstmal in der Druckerei einer katholischen Zeitung Setzer geworden, war dann eine Zeit lang, was er in den Memoiren nicht erwähnt, Mitglied im katholischen Arbeiterverein. Also nach dieser Rückkehr muss die Enttäuschung über die Straßburger Sozialdemokratie ziemlich stark gewesen sein und wahrscheinlich stärker, als das in den Memoiren zum Ausdruck kommt. Und er hat sich dann aber selber gefangen und hat dann beschlossen, dass er nochmal auf Wanderung geht, und zwar nach Paris. Diese Wanderschaft nach Paris führt ihn dann erst nach Luxemburg und dann über Belgien, über Lüttich nach Paris. Über Paris gibt es dann leider keine Aufzeichnungen mehr. Aus dem Nachlass ist dann aber zu sehen, dass er dort also offenbar mit dem ganzen französischen Sozialismus bekannt wurde, mit Paul Lafargue und Jules Gaëtan. Und dann aus seiner eigenen Generation, also aus dem gleichaltrigen Jean Jaurès, René Viviani, der spätere Ministerpräsident, und der Belgier Van der Velde. Also diese Leute hat er dann wohl in Paris kennengelernt. Ich komme jetzt, nachdem ich also den Weg zum Sozialismus hingeführt habe, zu dem dritten Punkt, zu der Sprachenfrage und zur nationalen Frage. Perrot war mehr als nur ein sozialistischer Funktionär. Und er beschreibt in seinen Aufzeichnungen über Graz, dass die Bebel-Lektüre für ihn durchaus ambivalent war. Er hat sich dann nämlich nachträglich gegen seine Wanderschaft aufgelehnt. Nachträglich, nachdem er Bebel gelesen hatte, sagt er, kam mir nun meine Wanderschaft auf einmal viel unerträglicher vor, als es mir in Wirklichkeit gewesen war. Glücklicher geworden war ich durch die Aufklärung nicht. Das ist die Ambivalenz des Sozialismus. Glücklicher geworden war ich nicht. Und diese Ambivalenz ist für einen sozialistischen Berufspolitiker, der das lange Jahre im Deutschen Kaiserreich und dann in der Dritten Republik gemacht hat, in Brixen. In Brixen war er glücklich. Glück ist für ihn also eine Kategorie gewesen, die über die politische Identität hinausgegangen ist. Und wenn man jetzt versucht, da aus diesen Aufzeichnungen über Brixen herauszufinden, was könnte das gewesen sein, dann fällt einem da einiges auf. Es fällt einem auf, dass er sich in Brixen zu Hause fühlte. Ganz anders als in Graz oder in Wien war Perrot in die Brixener Kleinstadtgesellschaft integriert. Er war nicht nur der wandernde Geselle von irgendwo, der ein paar Monate da blieb und dann wieder wegging, sondern er war am Stammtisch mit dem Hauptmann der Kaiserjäger. Er war Mitglied im Turnverein und er war zuletzt sogar Schriftführer, also im Vorstand eines Vereins von Einheimischen in dieser Gewerkschaft. Und in der Art, wie Perrott dieses beinahe Zuhause in Brixen schildert, wird deutlich, dass er sich da aus allerlei festgefahrenen Gleisen zu Hause im Elsass befreit fühlte, und wenn es da in Brixener Fasching vielleicht auch noch eine Frau gegeben hätte, dann wäre sein Leben vielleicht ganz anders geworden. So aber wurde Brixen dann eigentlich in den Memoiren wieder lebendig, und es wird in den Memoiren zu einer Art Gegenbild zu Straßburg in mehrfacher Hinsicht. Das Erste, was ihm auffällt, ist, dass Brixen, obwohl es auch einen Bischof hatte, längst nicht fanatisch klerikal war. Nach seinem Eindruck war die katholische Kirche in Brixen recht vorteilhaft, und es gab keinerlei klerikale Bestrebungen, das öffentliche Leben zu kontrollieren. Ich bin da nicht mehr dazu gekommen, dem nachzugehen, wie das mit der Brixener Lokalpolitik war, ob das so stimmt oder ob er da vielleicht die Sache auch falsch wahrgenommen hat. Also dieser klerikale Punkt ist das eine. Und das andere und ich glaube Entscheidende, was ihn an Brixen fasziniert hat, war, dass er das Elsässische nebeneinander und gegeneinander von Deutsch und Französisch in Brixen auf einmal von außen gesehen hat. Er hat dem neugierigen Druckereibesitzer gleich am ersten Tag seiner Arbeit erklärt, warum die Elsässer keine Deutschen werden wollen. Und sagte, Deutsche möchten sie schon sein, nur keine Preußen. Und dann möchten sie halt am liebsten ihre eigenen Sachen selbst regeln, wie die Kronländer in Österreich. Und da wird also deutlich, dass Perrott auch eine gewisse Freude daran hatte, da mit der Sicht von innen und der Sicht von außen zu spielen. Und es wurde ihm deutlich, dass das nationale Problem des Elsass von ihm in Brixen ganz anders erlebt wurde. Während in Straßburg sich durch das gesellschaftliche Leben bis hin zu den Sportvereinen eine unsichtbare, aber stets spürbare Grenzlinie gezogen hat, die Grenzlinie zwischen den Nationalgefühlen. Und es gab den deutschen Sportverein und den elsässischen Sportverein, Radfahrverein, Ruderverein und so weiter, Wanderverein etc. Also so war das in Straßburg. Und in Brixen konnte er mit der französisch gedruckten Mitgliedskarte seines elsässischen Turnvereins Alsatia Nova dem deutsch-nationalen Turnverein beitreten, da war das auf einmal überhaupt kein Problem mehr. Diese Trennlinie deutsch-französisch, die war in Brixen weg. Dieser deutsch-nationale Turnverein hat zur Weihnachtsfeier eine Quadrille à la Française aufgeführt. Perrott hat als Mitglied dieses Turnvereins aus Goethes Faust deklamiert und aus seinem Schiller und aus dem subversiven Heine. Perrott hatte dort den Spitznamen der Französe, und der Hauptmann der Kaiserjäger, mit dem er am Stammtisch saß, hat vor Freude darüber, dass der Französe also den Faust so gut deklamieren konnte, eine Runde für alle gezahlt. Also das ist das Erlebnis, das er da jetzt in Brixen aus der Außensicht mit diesem Gegensatz von Deutsch und Französisch hatte. Das war ganz anders als zu Hause in Straßburg. Und zu dieser Vereinbarkeit mit des national Gegensätzlichen in der Fremde gehörte dann auch eine tiefe Freundschaft, die er da zu einem Kollegen entwickelt hat und mit dem er stundenlang diskutiert hat, obwohl dieser Kollege also ganz klar deutsch-national war. Er war ein guter Deutscher und meinte, ein deutsch sprechender Elsässer möchte das auch sein, möchte also auch ein guter Deutscher sein. Speziell ein deutsch sprechender Elsässer, so wie ich, der in den deutschen Klassikern so gut Bescheid wusste. Das war also für diesen Freund, den Gördele, also nicht nachvollziehbar, dass jemand die deutschen Klassiker liebt und trotzdem also kein Deutscher sein will. Wenn ich jetzt zum Schluss komme, dann zeigen also diese Jugendjahre der Lebensgeschichte einiges über das individuell Biografische hinaus. Es spiegelt sich erstens die Problematik des Elsass als Land zwischen der deutschen und der französischen Sprache und Kultur und die Situation der Elsässer, die in beiden Kulturen zu Hause sein konnten. als Brücke oder die sich von einer der beiden Kulturen abwenden konnten als Grenze. In den lebenslangen Bemühungen dieses Mannes aus einfachen Verhältnissen zu lernen, sich selbst zu bilden, wurde dann die innere Kraft der Arbeiterbildungsbewegung in einer spezifisch elsässischen Färbung sichtbar. Es gehörte eben alles drei dazu, Goethe, Bebel und Zola, das waren die Bildungserlebnisse. Die französische Sprache seiner Vorfahren musste er sich selbst erarbeiten, die deutsche Volksschule hat sie ihm verwehrt und schließlich konkurrierte in der Person von Perrot mit dem innerweltlichen Fortschrittsglauben des Sozialismus noch eine ganz lange Zeit die traditionelle katholische Frömmigkeit, gerade in der etwas veralteten elsässischen Variante der 1880er, 1890er Jahre. So begann Perrot seine traditionelle und ein wenig altmodische Wanderschaft als junger Handwerksbursche mit dem Fernziel Jerusalem und er kehrte von dieser Wanderschaft durch das katholische Europa als überzeugter und ideologisch geschulter Sozialist zurück. Und die Stationen waren eben Paris, Wien und vor allem das deutsche Rom, Brixen. Und diese Brixen-Erfahrung, die reflektiert er dann 1934, 35 nochmal, als er dann dieses Kapitel niederschreibt, als er sein kleines Glück in Brixen niederschreibt. Vielleicht wäre ich ein braver Brixener Spießbürger geworden, Punkt, Punkt, Punkt, und heute, 1934, ein Objekt mussolinischer Staatskunst. Und aus diesem Rückblick heraus formuliert er dann, dass es doch gut war, wieder aus Brixen wegzugehen, denn auf diese Weise lagen noch 40 Kampfjahre als Sozialist und als Elsässer in seiner Heimat, erst im deutschen Straßburg und dann im französischen Strasbourg vor ihm. Herr Fisch, haben Sie herzlichen Dank für diesen Vortrag, in dem Sie ja mit großer Subtilität also den Menschenschicksal entfaltet haben und Quelle an Quelle von solchen Memoiren, aber auch von Tagebuchaufzeichnungen herausgefiltert haben, wie ein später ja als Politiker bedeutender Mann in seinen Jugendjahren durch diese Auseinandersetzung im Spannungsfeld zweier Kulturen geformt worden ist. Es ist eigentlich so ein guter Vortrag, ich weiß gar nicht, ob es sozusagen möglich ist, dieses jetzt als die biografische Darlegung zu diskutieren, aber gerade dieser Gesichtspunkt der Spannung zwischen zwei Kulturen zu leben, ist sicherlich etwas, was natürlich auch in diesem Raum hier im Trentino etwas durchaus nahe Erfahrung sein kann, weil es natürlich für viele Italiener der damaligen Zeit auch gegolten hat, dass sie also in dieser Spannung lebt und auch vielleicht manche noch nicht so genau wussten, wo sie nun eigentlich mehr hingehören. Das, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich könnte bedenken, dass das am ehesten vielleicht als ein Punkt eben darstellen könnte, wo etwas zu diskutieren ist, auch in der vergleichenden Darlegung dieser Grundkonstellation. Aber das, wie gesagt, ist nur eine Bemerkung. Ich will auch nicht unbedingt jetzt von mir aus besonders forciert drängen, dass diskutiert werden muss. Das mag also so sein, wie es Ihre Neigung ist. Ich frage mal, meinen Sie, wollen Sie, gibt es Äußerungen, Wortmeldungen? Ja, Herr Aber. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt aber, und ich kann vielleicht nicht in keine vergleichende Perspektive eingehen. Und zwar, ich hätte eine Bemerkung und zwei Fragen an Sie. Jetzt zuerst zu Brixen. Brixen, es ist wirklich so eine Art von gefundene Heimat, wenn ich das sagen darf, für Perrot gewesen. Aber ich meine, ja, und vielleicht hat er im Brixen den Eindruck, dass jene Gegensätze, jene Zerrissenheiten, die in seiner Heimat, glaube ich, hier nicht zu finden ist. Und das ist richtig, aber ich würde es interpretieren für die Tatsache, dass weil wir den Fall berichten, handelt es sich um keine sozusagen Grenzstaat, um einen monolithischen Staat. Anderswo in der österreichischen Monarchie hätte Perotte genau jene Probleme gefunden, die in Straßburg zu finden sind. Ja, ich würde zum Beispiel im Bodenverein sind Vereine und so weiter, aber so an der Grenze gab es zum Beispiel deutsch-österreichische Alpenvereine und italienische Alpenvereine und tschechische Alpenvereine und der war genau so wie in Straßburg und an der ukrainischen Grenze. Ich könnte vielleicht nur einen Satz von einem, ja, vielleicht kann man von einem österreichischen Historiker sprechen, obwohl in diesem Fall wirklich ein Vielvölker, sicher um einen Vielvölker Österreicher handelte, Anton Ghindi, der schon vor dem Jahrhundertwende schrieb, ich glaube am Anfang der 80er Jahre, dass in Prag man entweder tschechisch oder deutsch atmen musste. Ich meine, diese Trennung war überall in den deutschsprachigen Gebieten der Monarchie spürbar. Und jetzt zwei Fragen an Sie. Was die Sprachverhältnisse in Straßburg oder vielleicht im ganzen lothringischen Bereich? Ich habe den Eindruck, dass hier die sprachlichen Verhältnisse so stark von den politischen Verhältnissen und vom bestehenden Schulsystem beeinflusst wurden. Zum Beispiel auch in meine, was die persönliche Geschichte der Roth betrifft, kann man vielleicht das deutlich sehen. Die Muttersprache oder vielleicht die schriftliche Muttersprache hängt daran ab, welche Sprache in der Schule unterrichtet wird. Mit natürlich Ausnahmen, die vor allem die wohlhabenden Familien betreffen, die Möglichkeit haben, auch im Bereich der Familie eine Sprache zu unterrichten. Und es ist, glaube ich, wenn man das, ja, komme ich vielleicht jetzt doch zu einer vergleichenden Perspektive, das ist meiner Meinung nach ein großer Unterschied mit der Lage der deutsch-italienischen oder italienischen slowenischen Grenze. Es gibt einen Unterschied zwischen den verschiedenen Generationen, und zwar jene Generationen, die bei einer deutschen Schule waren, haben vor allem hauptsächlich Deutsch als Muttersprache gehabt und umgekehrt die in einem französischen Schulsystem integriert waren. Und vielleicht sogar, das geht weiter bis in die Jahre des Zweiten Weltkrieges, glaube ich, noch jetzt, diejenigen SS, die in der Schule zwischen 39 nicht, aber 40 bis 44, vielleicht sogar Anfang 45, natürlich viel besser Deutsch können als die übrigen Elsässer und vielleicht auch Lüttringer. Ja, und die zweite Frage, die die Persönlichkeit für uns direkt betrifft, wie hat sozusagen, ich meine, wie hat sich seine politische nationale Biografie entwickelt, und zwar wann hat dieser Übergang zu einem französischen Staatsdenken stattgefunden, während des Krieges, so wie in vielen Fällen gestern vorgeschlagen wurde oder schon früher? Danke. Ja, vielleicht auch noch ein kleines Wort zu Brixen. Ja. Ihm ist in Brixen aufgefallen, dass die Bourgeoisie, das nennt er auch so, sich bemüht, Italienisch zu sprechen. Da hat er also so eine Parallele zu den elsässischen Verhältnissen, denn die Sprachgrenze im Elsass ist keine geografische Sprachgrenze, sondern ist eine soziale Grenze. Und das von bestimmten, es gibt im Elsass, also ich spreche jetzt vom Elsass und nicht von Lothringen, es gibt im Elsass nach 1870, ich glaube, 4 oder 5 Gemeinden, die diesen Status französischsprachige Gemeinde haben, weil 70% der Bevölkerung Französisch sprechen. Und ansonsten gibt es überall im Elsass, in Straßburg und im Süden, in Mühlhausen etwas stärker als im Norden bei Weißenburg, diese soziale Trennung nach Sprachen. Und die Bourgeoisie und die Städter sprechen eher Französisch und die Landbevölkerung und die Protestanten sprechen eher Deutsch, wenn man da so eine grobe Regel hineinzubringen versucht. Und das hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass das höhere Schulwesen in französischer Zeit eben doch nur für die Bourgeoisie offen war. Wir haben ja gesehen, wie die Zahlen der Gymnasiasten während der Zeit des Deutschen Kaiserreichs sich verdreifacht haben und da also ein Bildungsreservoir allmählich ausgeschöpft wurde. Und ursprünglich war die höhere Bildung also eine Klassenfrage, ein soziales Element, und die höhere Bildung auf dem Lycée und auf dem Collège und Lycée des napoleonischen Kaiserreiches war Französisch, während die Volksschulen teilweise noch zweisprachig waren. Also Perrot hat in Straßburg ja diese älteren Kollegen kennengelernt, die in der zweisprachigen französischen Volksschule waren. Die Generationenfrage ist ganz vertrackt im Elsass, wenn man Intellektuelle ansieht, also wenn man Menschen sich vor Augen hält, die über längere Zeit hinweg ausgebildet wurden, also Volksschule, Gymnasium, Studium. Und ich habe da in Erinnerung eine Visualisierung, eine Grafik einer Querschnittuntersuchung durch den elsässischen Klerus, die jetzt vor ein, zwei Jahren von irgendjemandem an der Universität Straßburg gemacht worden ist, dass im Grunde alle 10 Jahre da eine völlig andere Generation von Klerikern existiert. Es gibt diejenigen, die ihre komplette Ausbildung vor 1870 Französisch hatten. Dann gibt es diejenigen, die nach 1870 angefangen haben zu studieren, die auf dem Priesterseminar so ein wenig deutsche Ausbildung bekommen haben. Das ist die Generation, die bis 1880 die Priesterweihe empfängt. Die nächste Generation war auf der französischen Volksschule, aber auf dem deutschen Gymnasium. Ist wieder ganz anders geprägt. So um 1895 kommt das erste Mal eine Generation zur Priesterweihe, die auf der deutschen Volksschule, auf dem deutschen Gymnasium, auf dem deutschen Priesterseminar war, die also die ganze Ausbildung in Deutschland gemacht hat. Und dann schon relativ bald kommen ja wieder Generationen, die den ersten Teil ihrer Ausbildung noch in Deutschland und den letzten Teil dann wieder in Frankreich gemacht haben. Der Klerus ist, wenn man den so aufgrund von Personalakten dann studiert, sehr heterogen nach dieser Generationenlinie. Das ist also ganz deutlich in dem Land. Und jetzt Ihr letzter Punkt, der persönliche Übergang zum Französischen. Da ist vielleicht vorher, also noch so als Zwischenglied, der Internationalismus. Perrot war Reichstagsabgeordneter. Er hat 1914 für die Kriegskredite gestimmt und hat dann später, nach 1918, mehrfach gesagt, in der Fraktionssitzung der Sozialdemokraten sei er dagegen gewesen. Und die Fraktionsdisziplin war ja bei dieser Abstimmung ganz klar. Also er hat sich dann sozusagen als Vertreter der Minderheit der Mehrheit unterworfen. Bleibt er bei der Mehrheitsfraktion? Die politische Polizei des Kaiserreichs hat dann in der Weltkriegszeit ihm den unabhängigen Sozialisten, also 1917, zugeordnet. Und während des Weltkrieges hat er als Landtagsabgeordneter 1915 das Budget verweigert. Und daraufhin ist er von der Militärbehörde aus dem Elsass ausgewiesen worden, hat einen Zwangswohnsitz in Deutschland angewiesen bekommen. Und in dieser Zeit hat sich sicherlich also ganz Entscheidendes verändert. Also der große Einschnitt, der die Situation von 1918-19 im Elsass erklärt, ist nicht so sehr die deutsche Herrschaft bis 1914, als die Zivilverwaltung tätig war, sondern das ist der Ausnahmezustand des Militärs. Und das Militär hat da im Elsass ziemlich gehaust und da sind übelste Dinge passiert. Und die Zwangsverschickung von Perrott zu einem innerdeutschen Wohnsitz in Westfalen ist da noch das Geringste. Da gab es noch ganz andere Dinge. Und da kam also diese Gegenstimmung gegen Deutschland her. Und diese Orientierung am Elsass als Region, dieses politische Programm, das er nach 1919 hat, ist ja teilweise der Versuch, etwas beizubehalten und innerhalb Frankreichs in ganz kleinem Rahmen, die Autonomisten waren da dann viel stärker, das zu verwirklichen, was vor 10 Jahren erst geschaffen worden ist, die Regionalisierung Frankreichs. Heute gibt es die Region Alsace und sie hat ziemlich viel Geld, aber das gibt es seit 10, 12 Jahren und das war das Programm, das da 1919 sich ankündigte und 1919 noch mit den ganzen Prinzipien der Dritten Republik in Widerspruch stand. Und Jacques Perrot hat da so eine undeutliche Mittelposition gehabt und war an sich pro-französisch, aber wollte gewisse Reste davon, also die Zweisprachigkeit und Sozialversicherung und seine Einstellung als Bürgermeister nach deutschem Recht beibehalten. Ja, weitere noch Meldungen? Ja, Frau Weiß. Ja, ich habe eine Frage zu diesem. Eine Frage gerade zu den Resten, was du gerade eben angesprochen hast, was dann als Trois-Local nach 1918 in die französische Gesetzgebung eingegangen ist. Also eine Frage jetzt zu der Region Trient-Triest. Gab es eigentlich eine österreichische, gibt es österreichische Reste oder jetzt positive Gesetzeslagen, die dann von Italien in der Region als originär für die Region beibehalten wurden. Gibt es so etwas? Das ist eine Frage, die sich vielleicht nicht in erster Linie an den Tisch richtet, ja, sondern bei unseren Experten hier. Alles zeigt euch ein Aber. Vielleicht über das Trentino. Man muss sagen, dass die politische Vertretung der Trentiner doch lange Zeit darauf bestanden hatte, zum Beispiel die Gemeindeverwaltung nach österreichischem Muster beizubehalten, auch unter italienischer Staatshoheit. Nur bei uns ist es in Trentino so gewesen, dass die Zeit, die für diese Pläne gegeben worden ist, eine ganz kurze gewesen ist. Also, ja, 3 Jahre nur. Aber es ist doch interessant und vom geschichtlichen Standpunkt her zu bemerken, dass solche Gespräche seitens der Trentiner Politiker in Rom geführt worden sind, dass Parlamentsreden über diese Fragekomplexe abgehalten worden ist. Und sie bezogen sich vor allem, wenn nicht ausschließlich, das war das erste Desideratum, sagen wir so, die Gemeindeverwaltung. Denn in Österreich war das viel weitgehender, so meinten sie wenigstens, als in Italien. Aber so Religionsfragen, Konfessionsfragen, das sind, so viel ich sagen kann, nicht berührt. Ja. Herr Oberlich. Die Schilderung der Verhältnisse in Brixen zeigt ganz deutlich, wie unterschiedlich ein Urteil ausfallen kann, je nachdem von welchem Standpunkt aus man die Dinge betrachtet. Es hat mich sehr interessiert zu erfahren, dass Brixen als in katholischer Hinsicht als eine eher moderate Stadt bezeichnet hat, während hingegen die österreichischen Beobachter das genaue Gegenteil behaupten. Es heißt immer, Brixen sei der Hort des Ultramontanismus gewesen und die finsterste Reaktion hätte dort geherrscht. Offensichtlich eine Frage, welche Maßstäbe man ansetzt. Man wird wohl sagen können, dass vielleicht die josephinische Tradition im gesamten österreichischen Katholizismus doch eine Rolle gespielt hat, wenn auch natürlich durch das Konkordat von 1855 etwa die Priesterausbildung und wieder in rein kirchlicher Hand war, aber geistige Grunddispositionen haben sich erhalten und die mögen dazu geführt haben, dass von außen her die Dinge ein wenig anders gesehen wurden, als man im Land selbst das beurteilt hat. Was mich auch interessiert hat, was ich so noch nie gehört habe, dass Perot gemeint hätte, die Brixener Bürger hätten Italienisch gesprochen. Das ist mir neu. Sie haben es bemüht. Ja, sie haben es bemüht. Sie haben es bemüht. Ja, sie gekonnt, heißt das. Ja. Das mag durchaus richtig sein, dass sie sich bemüht haben, weil sie natürlich auch intensive Kontakte verschiedenster Art hatten, aber Brixen war natürlich in einem durch und durch deutschen Umfeld, sodass die Stadt natürlich nicht vergleichbar ist. Was anders wäre es in Graz. Da würde mich zwei Dinge interessieren, und war Graz natürlich auch primär eine deutschsprachige Stadt. Es gab aber gerade unter der Arbeiterschaft einen verhältnismäßig großen slowenischen Anteil. Hat Perot da in irgendeiner Weise davon was bemerkt oder Hinweise finden sich da? Und zum anderen, ich glaube, er war ja 1891 dort oder 1892. Das war also bereits mindestens 4 Jahre nach dem Einigungsparteitag von Heinfeld, wo die österreichische Sozialdemokratie zu einer einheitlichen Organisation gefunden hat. Aber gerade Graz war eine jener Städte, wo die Aufsplitterung in Fraktionen sehr stark war. Und nun würde mich interessieren, mit welchen Leuten er in der Sozialdemokratie in Graz Kontakt hatte, ob das also eher die Richtung des Viktor Adler war oder eher die anarchistische Richtung, die also auch hier in Graz ursprünglich sehr stark war. Danke für diese Hinweise. Das war mir nämlich auch nie so richtig klar, wo da der Hintergrund liegt, aber jetzt fügt sich da bei mir wieder einiges zusammen. Also zur nationalen Frage, er hat sie wirklich reflektiert wahrgenommen in Wien. Nach Graz und nach Budapest. Er war auf seiner Wanderschaft in Budapest, hat da aber nur am ungarischen Parteitag der Sozialisten teilgenommen, einen Tag lang, und ist dann sofort weiter. Also er hat keinen tiefen Eindruck von Ungarn, außerdem, das beschreibt er dann in Wien, dass die Ungarn, dass in der österreichischen Reichshälfte die Slawen, also insbesondere die Tschechen und die Polen, eine relativ problematische Stellung haben und dass in der ungarischen Reichshälfte alle anderen massiv unterdrückt werden. Das ist so seine Wahrnehmung der Problematik, dass er in Graz die nationalen Spannungen mit den slowenischen Arbeitern nicht sieht, ist, glaube ich, relativ klar, weil er jetzt in der Druckerei arbeitet. Und das ist ja sprachgebunden. Also ich nehme an, dass in der Druckerei seine Setzerkollegen auch alle Deutsch-Österreicher waren. Und es war so, dass er da wahnsinnig Überstunden gemacht hat. Adressbuchdrucken, da hat er viel Geld verdient und sich davon einen Frack und einen Zylinder gekauft und ist dann anschließend auf den Fasching gegangen, den Grazer Fasching, und hat sich da heftigst engagiert, und dann war das Geld wieder weg. Es fallen über die Grazer Arbeiterbewegung keine Namen. Es wird deutlich, dass er einerseits die Wiener Arbeiterzeitung liest, und das ist ja das Viktor Adlerblatt, und dass er andererseits den Grazer Arbeiterwille liest, das offenbar lassalianisch ist. Und drittens hat er in Graz, das wird dann da beschrieben, da hat er solch eine Auseinandersetzung mit den Ideen des Anarchismus. Also da ist diese Spaltung, die Sie jetzt erläutert haben, durchaus in den Memoiren sichtbar, auch wenn er das nicht mit Namen verbindet. Aber über die Zeitung kommen diese verschiedenen Richtungen dann rein. Und das habe ich bisher nie verstanden, weil ich da also die Feinheiten der österreichischen Sozialdemokratie mir noch nicht angelesen hatte. Und da ist jetzt Ihr Hinweis für mich sehr, sehr wertvoll. Ja, ja. Benutze die Gelegenheit, dass das Mikrofon da ist, um die Antwort an Frau Maas telegrafisch zu ergänzen. Und zwar sowohl im Küstenland, in Venezia Giulia, als auch in Trentino waren alle verschiedenen italienische Strömungen und Parteien bemüht, die alte Autonomie im Leben zu halten. Aber diese Bemühungen wurden zuerst von der zentralistischen Tradition des italienischen Staates, das ist vielleicht schon 21 geschehen und ein Jahr später von Faschismus verhindert. 1880. Professor Hundmann ist ja selbstverständlich recht. Also das kam auch bei mir verwunderlich vor, dass Brixen als sozusagen klerikal neutral bezeichnet worden ist. Ich glaube, Priot hat sich in Innsbruck nicht, wie soll ich sagen, nicht richtig umgeschaut. Brixen galt in der Tat als eine Hochburg der Klerikalen und bis heute noch. Und dass die Bourgeoisie in dieser Stadt Italienisch lernte, ist mir auch neu und ich würde das eben richtig stellen. In einem Punkt hat Ferros allerdings recht, dass Brixen einen entschiedenen südlichen Himmel hat. Das ist wahr. Bei der Frage des Klerikal oder das können wir jetzt zur Brixen-Geschichte vielleicht anschließen. Also ich könnte mir vorstellen, warum die persönliche Erfahrung eigentlich so positiv war von des Katholizismus in Brixen. Das spiegelt vielleicht speziell die Realität wieder im Elsass wider. Das heißt, im Elsass haben wir einen Katholizismus, der durch den Protestantismus herausgefordert ist, speziell durch den protestantischen Überbau, staatlichen Überbau. Und vielleicht liegt diese Selbstverständlichkeit des Katholizismus, der kann dann eigentlich untermantan ausgeprägt sein, so viel er will, aber er ist einfach selbstverständlich, von daher darf er vielleicht auch subversiv mal hinterfragt werden, worüber dann der Klerus vielleicht mal lächelt, aber er kann sich seiner selbst sicher sein und muss nicht so dogmatisch verhärtet auftreten, wie er das unter Umständen sich in Straßburg gezwungen sieht. Von daher auch das Gefühl einer gewissen Freiheit im selbstverständlich katholischen Raum, der eben in Elsass durch diese verschiedenen Trennungslinien, die da laufen in der Identität, eben nicht gegeben sind. Gibt es noch weitere Mutmaßungen über Brixen? Ja, also ich meine, mal, ich hatte den Eindruck aus dem, wie Sie es vorgetragen haben, dass offensichtlich diese soziale Integration von Ihnen eine große Rolle gespielt hat in Brixen. Und dass er vielleicht dann den Katholizismus gar nicht so richtig bemerkt hat. Also, dass er mit dem Kaiserjäger Hauptmann nun am Stammtisch sitzen konnte, die dann wohl nicht über religiöse Probleme unbedingt diskutiert haben, aber dass er mit dem Hauptmann nun, das war ja in Straßburg vorher nicht gewesen, am Tisch sitzt, dieses wird ihm den Eindruck einer zivilen Gesellschaft gemacht haben. Und das fand er schön. Und insofern ist vielleicht das mit dem Katholizismus in Brixen gar nicht so. Aber ich Geschichte. Vielleicht nicht so verlässlich. Ja. Die Formulierung war ja, der Katholizismus ist nicht so, die Atmosphäre ist nicht so fanatisch klerikal. Da ist es, also er hat schon gemerkt, da ist was Klerikales, aber das Fanatische fehlt. Das ja, ist genau ein Uhr. Ich meine, wir sind nicht verpflichtet, jetzt weil das Mittagessen erst so ungefähr Viertel nach ist, deshalb also auch bei dem schönen Wetter, jetzt noch weiter hier zu sitzen. Ich habe ja angedeutet, dass dieses ein schöner Vortrag gewesen, den man gerne hört, aber das ist nicht also jetzt ein Vortrag, der zwingend herausfordert, dazu nun jede einzelne Bemerkung nun auch kontrovers zu diskutieren. Insoweit darf ich also diese Diskussionsrunde abschließen und damit auch den Komplex Elsass-Lothringen abschließen, denn morgen ist dann wieder Trento Dino Gäste an der Tagesordnung. Heute Nachmittag gibt es gar keine Tagesordnung, sondern da gibt es eine völlige Freiheit der Betätigung. Das war, ich meine, Sie haben es angesprochen, ich war wie gestern, wie weit nun also dieses Elsass-Lothringen also in eine Beziehung zu bringen ist und ob wir die Akzente hier vielleicht also auch richtig gesetzt haben in der Thematisierung. Ich sagte ja, dass diese Thematisierung natürlich auch da etwas wohl abhängig ist von dem, was an interessanten neueren Forschungen vorliegt, ja, und infolgedessen also das Programm auch widerspiegelt das, was an neueren Ergebnissen geboten werden kann. Vielleicht gibt die Schlussdiskussion Gelegenheit, dieses nochmal also hier zu akzentuieren. Ich denke aber, dass für die italienischen Kollegen, unabhängig jetzt von allen Möglichkeiten des Vergleichs, und es einfach interessant war, auch etwas zu erfahren, aus einer Landschaft, die nun ja in der Tat als Grenzraum und umstrittenes Gebiet ja in ganz vage Weise doch auch Interesse von einer anderen Seite her erregen kann und dass man einfach auf diese Weise auch etwas erfahren hat, was vielleicht ganz nützlich ist zu wissen. Insoweit würde ich diesen Teil der Programmkombination als doch aus meiner Sicht geglückt ansehen. Ich will Ihnen dieses mein eigenes positives Urteil nicht aufzwingen, aber ich will es von mir aus jedenfalls hier aussprechen und wir werden uns dann morgen früh wieder also dem italienischen Teil zuwenden und darf also an dieser Stelle vertagen. Herr Ava, ist noch weiteres hier? Nein.